Du brauchst ja am Ende, wenn man es irdisch tut, noch größer, schöner und entfalteter hervorgeht. Negative Aspekte, Risse im Weltbild wirken lähmend. Die Dinge, an die man bisher glaubte, scheinen davon zu schwimmen, weshalb der Trost, den sie einst spendeten, wirkt wie ausgegossen verloren. Man klammert sich noch immer an das Äußerliche von Überzeugungen, deren wahren, lebendigen Geist dann schon längst verloren. Basis war der Marus, der Gaukler. Machen wir besser was von ihm. Hier war nur ein kleines Heftchen, das war dabei. Ne? Auf dem Bild des Tarotes und de Marseille sehen wir ihn auf dem Berge alleine stehen. Basis heißt, warum du diese Frage überhaupt stellst, ja. Was die Ursache ist für die Frage oder warum du sie stellst. Ne? Wie man es mir so beschreiben kann, das ist das, was ich da gerade eben versucht habe zu beschreiben, wie ich will, ich kann. Vollkommen unwichtig. Das hat also gesagt, das ist der Typ, der bewusst über seine Fähigkeiten verfügt. Mhm. Er weiß genau, ich habe Kontrolle über die und die Dinge. Mhm. Und weiß auch, wie er damit umzugehen hat. Mhm. Alternative Bild zu ihm wäre der Narr. Na, das ist so Karte, das ist so ein Cover, der Druck. Das ist der Narr. Der Narr kann genau wie der Magus alles machen. Man fügt auch über genau das Wissen, er kümmert sich darum. Der will das gar nicht wissen, sondern wird total unbekümmert darin gehen. Na? Er trägt alles bei sich, was er Druck hat, aber er macht keinen Gebrauch davon. Mhm. Und er hier ist bewusst. Er weiß genau, ich kann aus Blei Gold machen. Und weiß es. Das ist sein Bewusstsein. Ja? Der Tod. Brauche ich gar nicht mehr viel dazu zu erklären. Ist in dem Sinn Ende und Durchgangsstation in einem. Ich versuche jetzt mal gerade so aus dem, was ich bisher gelesen habe, irgendwie mal so einen Kreis zu machen. Bis an den Punkt. Was hat man bei dem hier gehabt? Starkelch, Huhn. Aber Freude, die Botschaft und so ein Blatt an, das ist nicht so weit, das ist dann. Pass mal auf, was mir also am Anfang schon aufgefallen ist, was ich auch direkt gesagt habe, ist, dass hier gebündelt von 11 Karten ein Drittel, da sehe ich schon mal große Arcana-Karten sind. Mama. Das sagt mir gar nichts. Der große Arcana-Karten habe ich am Anfang gesagt, beziehen sich auf Entwicklung, auf unsere Entwicklung, unsere Bewusstseinszustände, in denen man sich als Mensch befindet. Ne? Je mehr große Arcana-Karten auftreten, je mehr wird für mich zum Beispiel ersichtlich, dass das, was da passiert, weniger damit zu tun hat, dass irgendjemand sich verliebt hat oder davor steht, irgendwie eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Als dass das, worüber geredet wird von den Taten, in ihm selbst passiert, diese Transformationen sind. Ja? Dass es also Veränderungen in der Persönlichkeit sind, die durch diesen Wieselkram hier ausgelöst sind. Ja? Wenn ich jetzt mal die erste Karte außer Betracht ziehe, und wenn man nur auf die ersten drei großen Arcana-Karten da beziehen, die da drin sind, dann